Merillü. Sieh mal an, dein Kleid ist schick und schick sind deine Schuhe. Und du, Merillü, du lachst dazu, so wie ein Sonnenschein, Merillü. Aus dem Hause vis-à-vis sieht man jeden Morgen früh die Merillü den Weg zur Schule gehen. Und sie schaut so nett daher, grüßt so freundlich, bitte sehr, das finden alle an ihr wunderschön. Hey, hey, hello, Merillü, sieh mal an, dein Kleid ist schick und schick sind deine Schuhe. Und du, Merillü, du lachst dazu, so wie ein Sonnenschein, Merillü. Mädchen kann man sehen, die in Nietenhosen gehen, doch Merillü hat damit nichts im Sinn. Ja, ja, das Mädchen Merillü mit dem hübschen Kleid dazu sieht aus wie eine kleine Königin. Hey, hey, hello, Merillü, sieh mal an, dein Kleid ist schick und schick sind deine Schuhe. Und du, Merillü, du lachst dazu, so wie ein Sonnenschein, Merillü. So wie ein Sonnenschein, Merillü. So wie ein